Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Studio Bremen hören Sie nun einen Beitrag von Arno Herzig über die Unterschichtenproteste zur Zeit der Französischen Revolution in Deutschland. Die Politik des kleinen Mannes. Am 21. Oktober 1792 berichtete der kaiserliche Resident von Bossart in Köln an den Reichsvizekanzler Fürsten von Colloredo: Seit jenem von dem Minister Grafen von Westfalen unter dem 19. September an den hiesigen Magistrat erlassenen Anschreiben als eine Erinnerung auf heimliche Werbungen, demokratische Vorfälle unter der hiesigen Bürgerschaft und dergleichen wachsamer zu sein, ist die Polizei sehr tätig. Denn vor 14 Tagen ereignete es sich, dass eine Partie Menschen von der untersten Klasse, ungefähr 150 an der Zahl, worunter Männer, Weiber und Kinder waren, in einem Bierhaus eine Art von Freiheitsbaum aufrichten wollten. Aber durch Nachbarn, die eben keine Freunde der französischen Freiheit waren, verstört wurden. Die Polizei bemächtigte sich gleich darauf Dreier, die allgemein für die Anführer gehalten wurden. Noch sitzen sie wirklich und verteidigen sich damit, dass sie zwar einen alten Rosmarinbaum, den sie auf der Straße gefunden, mit ins Bierhaus genommen, auf den Tisch gestellt und, da sie eben etwas unter sich zu verzehren gehabt hätten, sie sich unschuldig lustig machen wollen. Auch hätte niemand von ihrer Gesellschaft im Sinne gehabt, der französischen Freiheit zu huldigen. Sie hofften also, ihre gnädige Obrigkeit würde ihnen diese Sache nicht strafbar ausdeuten. Diese Episode ereignete sich rund 14 Tage nach der sogenannten Kanonade von Valmy, bei der die Truppen des alten Europas, des Ancien Regime, vor den Truppen der Französischen Revolution das Feld hatten räumen müssen. Über diesen 20. September 1792 schrieb Goethe, der als Begleiter des Weimarer Herzogs an diesem Ereignis teilgenommen hatte: So war der Tag hingegangen. Unbeweglich standen die Franzosen. Unsere Leute zog man aus dem Feuer zurück, und es war eben, als wenn nichts gewesen wäre. Die größte Bestürzung verbreitete sich über die Armee. Noch am Morgen hatte man nicht anders gedacht, als die sämtlichen Franzosen anzuspießen und aufzuspeisen. Ja, an mich selbst hatte das unbedingte Vertrauen auf ein solches Heer, auf den Herzog von Braunschweig, zur Teilnahme an dieser gefährlichen Expedition gelockt. Nun aber ging jeder vor sich hin. Man sah sich nicht an. Oder wenn es geschah, so war es, um zu fluchen oder zu verwünschen. Wir hatten, eben als es Nacht werden wollte, zufällig einen Kreis geschlossen, in dessen Mitte nicht einmal wie gewöhnlich ein Feuer konnte angezündet werden. Die meisten schwiegen, einige sprachen, und es fehlte doch eigentlich einem jeden Besinnung und Urteil. Endlich rief man mich auf, was ich dazu denke, denn ich hatte die Schar gewöhnlich mit kurzen Sprüchen erheitert und erquickt. Diesmal sagte ich: Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus. Und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Die alten Mächte reagierten nervös auf die neue Epoche der Weltgeschichte, vor allem auf die Sympathieaktionen der Unterschichten. Hatte doch auch in Frankreich der Pöbel mit dem Sturm auf die Bastille und dem Zug der Marktweiber nach Versailles 1789 zum Untergang des Ancien Regime beigetragen. In Köln nahm man deshalb vorsorglich die Anführer dieser Partie der untersten Klasse fest. Ungeachtet deren Protest, es hätte niemand von ihrer Gesellschaft im Sinne gehabt, der französischen Freiheit zu huldigen. Zu leicht neigten auch in Köln die Unterschichten zum sozialen Protest und bedrohten die alte Ordnung. Soziologen, Politologen und Historiker hat in dem letzten Jahrzehnt verstärkt der Zusammenhang von sozialem Wandel, Unzufriedenheit und kollektivem Protest interessiert. Dennoch ist es auch heute noch, da die Forschung zum sozialen Protest recht überzeugende Ergebnisse vorweisen kann, recht schwierig, allgemein gültige Korrelationen zwischen Modernisierungsprozess und Protest nachzuweisen. Sicher treten Formen des sozialen Protests dort verstärkt auf, wo Gesellschaftsformationen oder politische Systeme in destabilisierende Phasen geraten, wo überkommene Ordnungsmuster nicht mehr zu überzeugen vermögen und soziale Systeme in ihrer überkommenen Wirkung nicht mehr greifen. Doch wäre es verkehrt, die Motivation, die zum sozialen Protest führte, gleichzusetzen mit dem Bestreben nach einer neuen Gesellschaftsform oder einem neuen sozialen System, also unbedingt revolutionäre Tendenzen dahinter zu vermuten. Im Gegenteil. Gerade im Unterschichtenprotest wird häufig die Tendenz deutlich, Modernisierungsbestrebungen aufzuhalten bzw. wieder rückgängig zu machen. Maschinenstürmer, die gegen die aufkommende Industrialisierung oder bäuerliche Unterschichten, die gegen agrarkapitalistische Tendenzen im ausgehenden Ancien Regime angehen, bilden durchaus keine Ausnahme. Als allgemein anerkanntes Kriterium für sozialen Protest kann das von dem Berliner Historiker Heinrich Volkmann aufgestellte Kriterium der Illegalität gelten. Kollektive Normenverletzung war nahezu das einzige Mittel für Gruppen und Schichten, die von politischen Entscheidungsprozessen auch auf unterster Ebene ausgeschlossen blieben, auf sich aufmerksam zu machen. Doch wurden von den Unterschichten diese Normenverletzungen nicht als Rechtsbruch aufgefasst, wie zu zeigen sein wird, sondern gerade im ausgehenden 18. Jahrhundert unter dem Aspekt des guten alten Rechts oder als eigentlicher Wille des Monarchen gegen Normenverletzungen des Adels, der Bürokratie oder der Kaufleute legitimiert. Das Kriterium der Illegalität und der kollektiven Normenverletzung schließt Einzelaktionen aus, ebenso Vorgänge des Rechtsweges, wie zum Beispiel die jahrzehntelang dauernden Prozesse Hildesheimer Bauern vor dem Reichskammergericht. Wer sich die erlauben konnte, gehörte wohl auch kaum zur Unterschicht. Schwieriger ist es da schon, unter dem Aspekt der Normenverletzung ein Ereignis wie das der Hohenloher Bauern in den 1790er Jahren einzuordnen, die durch kollektives Vorstelligwerden von ihrem Landesherrn den Nachweis forderten, zu welchem Nutzen für das Land die in den letzten Jahren erhöhten Kontributionen verwendet wurden. Gibt es hier schon Schwierigkeiten, allgemein stichhaltige Kriterien für das Phänomen des sozialen Protests aufzustellen, so ist es noch schwieriger für die 1790er Jahre eindeutig festzuhalten, wer zu den Unterschichten zählte. Die ständische Gesellschaftsordnung befand sich in der Auflösung, sodass das Kriterium der Nahrungssicherung, Nahrung hier verstanden als standesgemäßes Auskommen, nicht mehr greift. Die traditionelle Ständegesellschaft garantierte dem Individuum in seinem Stand sein Auskommen. Für das Gros der Gesellschaft bedeutete dies ein Auskommen auf kleinen und kleinsten Bauernhöfen, die weitgehend an Adlige oder andere Großgrundbesitzer Abgabe- oder gar dienstpflichtig waren. Das hieß, der abhängige Bauer musste bis zur Hälfte seiner Ernteerträge oder aber bis zu 5 Tage seiner Wochenarbeitszeit dem Grund- oder Gutsbesitzer opfern. Zur Agrarwirtschaft zählten aber auch im ausgehenden 18. Jahrhundert als Ergänzungswirtschaft das Heimgewerbe und das Dorfhandwerk. Circa 15% der Bevölkerung in Deutschland fanden ihr Auskommen im städtischen Gewerbe, das weitgehend durch das Zunftgewerbe bestimmt wurde. Die Unterschichten bildeten bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert die in manchen Städten recht große Gruppe der Armen, ferner die bewusst aus der Gesellschaft ausgegliederten, unehrlichen und nicht standesfähigen, die aber nicht unbedingt zu den Armen gehören mussten, wie Teile der jüdischen Minderheit beweisen. Seit circa 1750 geriet diese Ordnung in die Krise. Die Bevölkerung wuchs rapide. Die durch die Pestwellen und Menschenverluste des Dreißigjährigen Krieges wüst gewordenen Ackerflächen wurden auch bei schlechter Qualität wieder genutzt. Neue Flächen, die durch Urbarmachung gewonnen werden konnten, hielten sich in Grenzen. Nicht nur den englischen Ökonomen Malthus packte die Angst, die Nahrungsgrenze für die Menschheit sei bald erreicht und überschritten. Die bäuerlichen Unterschichten, deren Erwerbsfläche durch ständige Realerbteilung zu klein geworden war, oder die in Gebieten des Anerbenrechts auf Nebenerwerb im Heimgewerbe angewiesen waren, vermehrten sich in steigendem Maße. Damit wurde Arbeitskraft billig. Infolgedessen stieg die Produktion und damit fielen die Löhne. Die meisten Heimgewerbetreibenden versuchten diesem Trend mit einer Steigerung der Produktion entgegenzuhalten, was letztlich bedeutete, dass im Selbstverständnis der Zeit viele Kinder des Webers Reichtum sind, wodurch die Krise allerdings nicht behoben, sondern durch die Bevölkerungsvermehrung, die hier auch ihre Ursachen hatte, verschärft wurde. Hinzu kamen Freisetzungen in der Landwirtschaft durch den langsam einsetzenden Agrarkapitalismus. Arrondierungen, soweit sie in den ostelbischen Ländern nicht schon durch die sogenannte zweite Leibeigenschaft vor sich gegangen waren, gingen in den westlichen Gebieten auf Kosten des Kollektivbesitzes, wie Allmende oder Dorfwald. Die Freigesetzten konnten durch das soziale Versorgungssystem der Dorfgemeinschaften nicht mehr getragen werden. Die Folge waren große Scharen von Bettlern, die im ausgehenden 18. Jahrhundert von Land zu Land zogen und gegen die zahlreich erlassenen Bettelordnungen und die kleinen Armeen der Duodezfürsten machtlos waren. Als Parallelerscheinung in den Städten ist das Anwachsen des sogenannten Pöbels zu sehen. Hierbei handelte es sich einmal um die Armen, die vom Land in die Stadt hineindrängten, um die hier vielleicht noch einigermaßen funktionierende Armenfürsorge in Anspruch zu nehmen. In den Klagen der Hamburger Armenfürsorger spielte diese Gruppe eine große Rolle. Eine weitere Gruppe der Armen stellten jene, die nicht mehr in den städtischen Produktionsprozess integriert werden konnten, denn die Zünfte waren geschlossen, das heißt, sie nahmen keine neuen Mitglieder mehr auf. Allenfalls für die Meistersöhne existierte die Aussicht auf eine Meisterstelle. Die meisten Gesellen konnten darauf nicht hoffen. Für sie blieb der Ausweg, als Pfuscher oder Böhnhase, das heißt, als Nichtzünftige zu arbeiten, was nichts anderes bedeutete, als dass sie ständig von den städtischen Behörden verfolgt wurden. Mit der Reduktion des zünftigen Gewerbes und der sich in den 1790er Jahren bereits abzeichnenden Überbesetzung einiger Berufe, Schneider, Schuster, blieben die Massen in den Städten auf den Beruf des Tagelöhners angewiesen. Das heißt, für einige Tage fanden diese vielleicht Arbeit, aber über das Jahr verteilt erreichten die Tagelöhner in den Städten kaum das Existenzminimum. Die Grenze zu der Gruppe, die überhaupt keine Arbeit fand und auf das Betteln angewiesen war, war durchaus fließend. Als zum Beispiel 1788 die Hamburger Armenfürsorger eine Statistik der Armut aufstellen wollten, war das Ergebnis erschreckend. 600 Menschen fand man, die weder Strohsäcke noch Decken hatten. 2000 besaßen nicht einmal Hemden und konnten ihre Schlupfwinkel nur bei Dunkelheit verlassen. 2200 verwahrloste Kinder fand man in Sälen und schmutzigen Höfen. Nur wenige von ihnen arbeiteten hin und wieder, die meisten waren schon frühzeitig zum Betteln angehalten worden und wuchsen, wie die bürgerlichen Kritiker anmerkten, in der grenzenlosen Unsittlichkeit ihrer Eltern auf. Man fand, so heißt es weiter im Bericht, ganze Höfe voll der versunkensten Geschöpfe, zahlreiche Bettler, die Wunden und Gebrechlichkeit vortäuschten und die bei ihren Zechen sich mit derselben Krücke herumprügelten, mit der sie das Mitleid des Publikums erschlichen hatten. Wer zählte nun in den 1790er Jahren zu den Unterschichten, deren Aktions- und Kommunikationsformen des sozialen Protests hier näher untersucht werden? Als Kriterium für Unterschichtenzugehörigkeit soll für diese Zeit in den folgenden Ausführungen die ungesicherte Subsistenz, das ungesicherte Auskommen gelten. Zu den Unterschichten zählten also primär die Menschen, die zeitweilig ihren Lohn hatten, aber auf längere Zeit, sei es jahreszeitlich, im Winter zum Beispiel, oder lebenszeitlich, im Alter, das vielfach schon mit 40 Jahren begann, nicht über das Existenzminimum verfügten. Dazu rechneten vor allem in den Städten die Pauperisierten, der Pöbel, wie er in zeitgenössischen Quellen bezeichnet wird. Das waren Tagelöhner, die mitunter in Arbeit standen, meistenteils aber auf Unterstützung oder Bettel angewiesen waren. Etwas besser gestellt waren die Heimgewerbetreibenden bzw. die Manufakturarbeiter, die einer Profession nachgingen, also einen nicht zünftigen Beruf ausübten. Auf dem Lande waren es primär Berufe des textilen Sektors, Spinner und Weber, weitgehend abhängig vom Handelskapital, das vor allem in der Krise der 1780er und 1790er Jahre das Geschäftsrisiko auf diese Gruppe abzuwälzen versuchte. Soweit die Heimgewerbetreibenden nicht über ein kleines Landareal verfügten, was im ausgehenden 18. Jahrhundert aber keineswegs mehr die Regel war, so waren sie in Krisenzeiten dem Hunger preisgegeben. Wie die Heimgewerbetreibenden, so waren auch die Manufakturarbeiter weitgehend vom internationalen Markt abhängig und damit in Krisenzeiten sehr schnell arbeitslos. Soweit der Kaufmann oder Gewerbetreibende im ausgehenden Ancien Regime sein Kapital in Produktionsmitteln investierte und eine zentralisierte Manufaktur errichtete, versuchte er, die Investitionskosten über die Lohnkosten einzusparen. Das bedeutete, dass er auf teure männliche Arbeitskräfte verzichtete, dafür Frauen und Kinder einstellte. Problematisch ist es, die Zunftgesellen der Gruppe der Unterschichten unter dem oben aufgeführten Kriterium zuzuordnen. Im Gegensatz zu den Manufakturarbeitern und Heimgewerbetreibenden arbeiteten sie weitgehend für den lokalen Markt und waren deshalb nicht so stark durch Freisetzung in Krisenzeiten bedroht. Zudem verfügten sie durch ihre Gesellenkassen über ein noch intaktes Sozialsystem. Soweit sie nicht verheiratet waren, hatten sie durchaus ein angemessenes Auskommen, wie die Ausgaben für Nahrungsmittel und Alkohol bei den 1790er Streiks zeigen. Doch war es kritisch für die verheirateten Gesellen, die nicht mehr im Meisterhaushalt versorgt wurden und für eine Familie aufkommen mussten. Ihre Interessenstruktur war weitgehend auch eine andere als die der wandernden Gesellen. Während die wandernden Gesellen in den 1790er Jahren für die Aufrechterhaltung ihrer alten Rechte kämpften und streng darauf achteten, dass ihre Organisation mit ihren überkommenen Bräuchen erhalten blieb, waren die verheirateten Gesellen vor allem an Lohnerhöhungen interessiert, um mit den ständig steigenden Preisen mitzuhalten. Auch wenn zahlreiche Gesellenschaften ihren Gesellen Schimpf androhten, was nichts anderes hieß als den Ausschluss aus dem Sozialsystem der Gesellen, sobald einer von ihnen bei Nichtzünftigen, seien es Böhnhasen oder Manufakturunternehmern, arbeitete oder bettelte, so zeugt doch gerade diese Schimpfdrohung davon, dass die meisten Gesellen zur illegalen Arbeit gezwungen waren, da bei der Überbesetzung vor allem im Schneider- oder Schuhmacherhandwerk viele Gesellen gar nicht mehr unterkamen. Nicht ohne Grund führen viele Bettelordnungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts die bettelnden Handwerksgesellen an erster Stelle. Für viele blieb die einzige Möglichkeit, sich irgendwo als Pfuscher oder Böhnhase, das heißt als nichtzünftiger und deshalb von der Zunft verfolgter Handwerker niederzulassen, um wenigstens sein Auskommen einigermaßen sichern zu können, zumal wenn er verheiratet war. Es geht also kaum an, die Gesellen, zumindest in ihrer Selbsteinschätzung, als eine fest umrissene soziale Gruppe zu sehen. Die Gesellen, die um die Rechte der Gesellenschaften in den Zünften kämpften, rechneten sich selbst kaum zu den Unterschichten. Sie waren bestrebt, trotz fehlender Etablierungschancen als Meister, die Meisterschaft war fast ausschließlich den Meistersöhnen vorbehalten, die Zünfte in ihrer alten Form aufrecht zu erhalten, um wenigstens in etwa soziale Sicherheit zu besitzen und um sich von dem nichtständischen Pöbel oder aber auch den Pfuschern abzuheben. Die krampfhafte Orientierung an der sich langsam auflösenden ständischen Ordnung durch die Gesellen verhinderte eine Solidarisierung der Unterschichten bei den sozialen Protestaktionen der 1790er Jahre. War es schon schwierig, die Gesellen einer Gesellenschaft zur Solidarisierung zu verpflichten, so war an eine Solidarisierung mit nicht zünftigen Manufakturarbeitern oder auch Handwerkern nicht zu denken. Bei dem großen Hamburger Streik vom August 1791 lehnten die Gesellen eine Solidarisierung mit den in Manufakturen arbeitenden und ebenfalls streikenden Kartondruckern und Zuckerbäckern ab und ließen diese nicht an ihren Umzügen teilnehmen. Im Juni desselben Jahres hatten in Bremen die streikenden Zunftgesellen eine Solidarisierung mit den nichtzünftigen Küpern und Strumpfwirkern ebenfalls abgelehnt und ihnen die Teilnahme an ihren Umzügen verwehrt. Vor allem achteten die Gesellen auf Distanz zum Pöbel, zu dem allerdings nicht immer nur die Pauperisierten gerechnet werden können. Die große Furcht des städtischen Bürgertums bei den sozialen Protesten der 1790er Jahre bestand darin, dass die Gesellen als Trägergruppe des sozialen Protests, wie hier in den Hansestädten, oder aber die verarmten Bauern, wie in Sachsen, mit dem Pöbel zusammengehen und die bürgerliche Ordnung in Gefahr bringen könnten. Ein zumindest zeitweiliges Zusammengehen von Unterschichten und Bourgeoisie, wie wir es in der Französischen Revolution erlebten, war in Deutschland kaum zu erwarten, was eine Revolution im Stil der Französischen Revolution für Deutschland von vornherein aussichtslos machte. Auf diese Konfliktzonen innerhalb der Unterschichten sei hingewiesen, um nicht den falschen Eindruck aufkommen zu lassen, als handle es sich bei dem Unterschichtenprotest des ausgehenden 18. Jahrhunderts, und das gilt auch für das 19. Jahrhundert, um den Protest einer geschlossenen Gruppe, die gegen die Herrschenden aufstand und nur durch die territoriale Zersplitterung Deutschlands an einem gemeinsamen Zusammengehen gehindert wurde. Es waren nicht die territorialen, sondern Bewusstseinsgrenzen, die hier wirksam wurden. Bezogen sich die Kriterien für Unterschichten, die bisher angeführt wurden, weitgehend auf den gewerblichen Sektor, so soll abschließend herausgestellt werden, wer in der Agrarwirtschaft zu den Unterschichten zu rechnen ist. Die absolutistische Politik des 18. Jahrhunderts hatte versucht, dem allmählichen Bauernlegen durch den Adel und Großgrundbesitz entgegenzusteuern. da die Bauern für die Stadt die wichtigsten Steuerzahler waren. Doch war sie damit nicht recht erfolgreich. Zu zahlreich und unterschiedlich waren die Abgaben, die zu leisten waren. So das Entgelt für Boden, Gebäude und Inventarnutzung. Leistungen wegen persönlicher Unfreiheit, Steuern an den Staat, Leistungen zur Erhaltung der Kirche oder der gemeindlichen Einrichtungen. Zu den ländlichen Unterschichten musste der Bauer vor allem dort absteigen, wo die Leistungen wegen persönlicher Unfreiheit nicht mit Geld abgegolten werden konnten, sondern Hof- und Spanndienste geleistet werden mussten, wie in Preußen, Mecklenburg oder Pommern. Hier blieb bei ständig steigenden Forderungen dem Bauern kaum noch Zeit, den eigenen Acker zu bestellen. Als äußerst drückend wurde zudem empfunden, und in den 1790er Jahren war dies häufig das auslösende Moment für den Aufruhr, dass der Bauer seine Anbauflächen nicht gegen das Wild des Landes oder Grundherrn schützen konnte, da es von ihm nicht abgeschossen werden durfte. Die zweite wichtige Gruppe ländlicher Unterschichten rekrutierte sich aus den durch fehlenden Boden freigesetzten Arbeitskräften, sei es im Zusammenhang mit der Realerbteilung oder aufgrund schlechter Böden oder aber infolge der Entflechtung von bäuerlichen oder grundherrlichen Betrieben im Rahmen des aufkommenden Agrarkapitalismus. Fanden diese Schichten bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein noch ihr Auskommen als Tagelöhner bei den Bauern oder als heimgewerbetreibende Häusler, Kötter, Gärtner, wie immer sie in den einzelnen Regionen unterschiedlich bezeichnet werden, die wenigstens einen kleinen Acker pachten konnten, so entfiel diese Möglichkeit mit dem aufkommenden Pauperismus im ausgehenden 18. Jahrhundert. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass diese verschiedenen Unterschichtengruppen sich nicht als eine gemeinsam handelnde Klasse begreifen, was aber nicht ausschließt, im Hinblick auf den sozialen Protest der Unterschichten nach gemeinsamen Aktionsformen, Motivationen, Legitimationsstrukturen und Kommunikationsweisen zu fragen. Als Beispiele sollen herangezogen werden die Gesellenaufstände, die Bauernaufstände, die Protestaktionen der Heimgewerbetreibenden, Manufakturarbeiter und Bergleute in den 1790er Jahren. Die aufgeführten Beispiele decken freilich keineswegs das gesamte Protestfeld ab, können aber doch in ihren Aktionsformen als typisch gelten. Die Gruppe, die bei den Aufständen der 1790er Jahre am häufigsten in Erscheinung tritt, sind die Gesellen. Die Anlässe für Streiks, die mitunter zum Ausstand der Gesellen aller Zünfte führte, sind für unser modernes Zweckmittelverständnis bisweilen recht unbegreiflich. So löste im August 1791 die Weigerung eines Schlossergesellen in Hamburg, eine Strafsumme in die Gesellenlade zu zahlen, weil er allein mit der Tochter des Meisters angetroffen worden war, den großen Hamburger Streik aus, der die gesamte städtische Produktion zum Erliegen brachte. Nicht anders war es im Juni desselben Jahres in Bremen gewesen, wo die Weigerung der Schneidergesellenbruderschaft, unzünftige Schneider in ihre Gesellenschaft aufzunehmen, zu einem Gesellenstreik fast aller zünftigen Gewerke geführt hatte. Auch wenn die Anlässe bisweilen lächerlich wirken, so stand dahinter doch das Bestreben, die Gesellenschaften in ihrer Autonomie gegen die Einsprüche der Zunftmeister und der lokalen Obrigkeit zu verteidigen. Zweifelsohne nahm die Streikfrequenz in den 1790er Jahren gegenüber den Jahrzehnten davor zu. Aber dies ist eher ein Zeichen der Schwäche als der Stärke. Die alten Kampfmittel, die in den früheren Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts meist Erfolg garantiert hatten, Ausstand aus der Arbeit, Demonstrationszug, schlimmstenfalls gemeinsamer Wegzug aus einer Stadt, Solidarisierung mit den Gesellen anderer Gewerke, sind kaum noch wirkungsvoll. Die Streiks wurden immer kürzer, häufig nur noch einen Tag lang dauernd. Das bis dato wirksamste Mittel des Auszugs ging abrupt zurück. Nur noch bei 6 von 34 Streiks griff man zu diesem Protestmittel. Die Sieger waren am Schluss die Zunftmeister, soweit die Zünfte bestehen blieben. Dann aber vor allem die städtischen und staatlichen Obrigkeiten, denen es nun gelang, die rigiden Forderungen des Reichsgesetzes von 1731 gegen die Gesellen durchzusetzen. Was für das scharfe, aber letztlich erfolgreiche Vorgehen der Obrigkeit gegen die Gesellenaufstände der 1790er Jahre den Ausschlag gab, war weniger die Sorge um die Aufrechterhaltung der gewerblichen Produktion, als vielmehr die Befürchtung, Die ausgezeichnete Organisationsform der Gesellen und ihre bis dato schlagkräftigen Aktionen könnten, wenn auch ungewollt, zum Kristallisationspunkt für die Aufstände des Pöbels werden. In ihrer Grundstruktur waren die Gesellenstreiks der 1790er Jahre weitgehend reaktiv. Es ging um die Erhaltung alter Rechte. Und selbst dort, wo bei Lohnstreiks ein modernes Element auftauchte, orientierten sich die Gesellen weitgehend an der tradierten Vorstellung von der gerechten Nahrung. Der Vorstellung also, dass die zünftige Handwerksarbeit ein standesgemäßes Auskommen zu garantieren habe. Sie orientierten sich nicht so sehr an der Einsicht ihrer Abhängigkeit vom Markt und dessen Schwankungen und der Fremdbestimmtheit ihrer Arbeit, obgleich Ansätze hier durchaus vorhanden sind. Ein ähnliches reaktives Element bestimmte auch das Handeln bei den Bauernaufständen in Schlesien und Sachsen in den 1790er Jahren. Die Bauern beriefen sich auf ihr altes Recht, wenn sie zu höheren Diensten und Abgaben oder aber zum Verlust der Allmende gezwungen wurden. Seit der Niederschlagung des Bauernkrieges 1525-26 hatten zahlreiche Territorialherren über Beschwerde- und Appellationsinstanzen die Gegensätze zwischen grundherrlichen und bäuerlichen Interessen zu kanalisieren versucht, zum Teil mit Erfolg. Doch mit Verschärfung der Krise im ausgehenden 18. Jahrhundert, mit dem Anstieg der Leistungsforderungen, die von den Bauern als ungerecht und willkürlich empfunden wurden, griff dieses Mittel nicht mehr. In Schlesien führten die Dismembrationsfrage, das meint die Entflechtung von grundherrlichem und bäuerlichem Boden, und die Neuanlage von Güter- und Abgabeverzeichnissen großer Güter im Rahmen der friederizianischen Reformen zunächst zu einer Flut von Beschwerden und Prozessen, dann aber zu Arbeitseinstellungen während der Ernte, zur Verweigerung des Grundzinses, zur Aufsässigkeit gegen die Bevorzugung des Adels bei der Neufestsetzung der Leistungen. Die Bauern belagerten dabei die Adligen auf ihren Schlössern und forderten den Verzicht auf die Fronten. Die Aktionen fanden ihren Höhepunkt im Frühjahr und Sommer 1793, als sich nun auch die Weber und die Breslauer Handwerksgesellen erhoben. Der für Schlesien zuständige Minister von Holm schätzte am 7. April die Zahl der Aufständischen auf 20.000 Menschen. Auch in Sachsen, wo es seit dem Sommer 1790 zu Aufständen gekommen war, hatten die Bauern zunächst versucht, durch Bittschriften an den Kurfürsten eine Reduktion der Frondienste und eine Einschränkung der Weiderechte des Adels zu erreichen. Als sie erfolglos blieben, versuchten auch sie, durch Aktionen ihre Forderungen durchzusetzen. Sie verweigerten ebenfalls die Abgaben, belagerten die Schlösser und forderten von den Junkern Verzichtserklärungen auf alle Dienste und Fronten. In Sachsen und Schlesien wurden die Aufstände durch das Militär niedergeschlagen. In Schlesien zudem drakonische Vergeltungsstrafen durchgeführt, Spießrutenlaufen für die sogenannten Rädelsführer und hohe Festungsstrafen wurden verhängt. Richteten sich die Aktionen der Bauern primär gegen die Verschärfung feudaler Verpflichtungen, so gingen die Heimgewerbetreibenden gegen die immer stärker werdende Ausbeutung durch das Handelskapital vor, während die Manufakturarbeiter und Bergleute für die Verteilung von Getreide zum gerechten Preis aktiv wurden. Doch ist das unterschiedliche Abhängigkeitsverhältnis, hier Feudaladel, da Handelskapital, noch nicht so scharf ausgeprägt. So befanden sich die aufständischen Weber in Schlesien und Sachsen durchaus noch in feudalagrarischen Bindungen. Als ehemalige hörige Bauern waren sie weitgehend noch abgabepflichtig. Ihre Aktionen richteten sich deshalb zum Teil, wie die der Bauern, gegen den Adel. Primär aber gingen die schlesischen Weber mit Gewalt auch gegen die Garn- und Leinenkaufleute vor, die ihnen im Rahmen des Kaufsystems hohe Summen für das Garn abnahmen, für das fertige Produkt jedoch kaum etwas zahlen wollten, sodass der Weber durch seine Arbeit nicht einmal die Kosten für den Rohstoff erreichen konnte. Um die soziale Situation der Weber kümmerten sich die Kaufleute schon in den 1790er Jahren nicht mehr, sondern sie verspotteten diese noch. Als im März 1793 auf dem Leinwandmarkt in Landshut, Schlesien, ein Kaufmann einem Weber, der sich über die niedrigen Leinwandpreise beschwerte, zurief, ihr könnt Heu und Stroh fressen, und ein zweiter Kaufmann hinzufügte, es wird an diesem noch nicht genug sein, jetzt kommt das Grüne, da könnt ihr Gras fressen, wurden die Tische der Kaufleute umgeworfen, ihre Häuser gestürmt und die Einrichtung zerstört. Die Protestierenden erreichten dadurch, dass die Obrigkeit die Garnhändler zwang, das Garn zu einem annehmbaren und gerechten Preis zu verkaufen. Im Gegensatz zur Niederschlagung des bäuerlichen Protests bei der Regierung und Bürokratie darum bemüht waren, die Privilegien ihrer adligen Standesgenossen zu schützen und durch grausame Aktionen Aufständische abzuschrecken, gingen sie bei dem Aufstand der Weber gegen das Handelskapital keineswegs nur gegen die aufständischen Weber vor, sondern auch gegen die Kaufleute, deren aufreizendes Verhalten bestraft und deren Marktrechte eingeschränkt wurden. So zwang die Breslauer Regierung nicht nur die Garnhändler, ihr Garn billig zu verkaufen, sondern beschlagnahmte auch deren Vorräte und untersagte bei Zuchthausstrafe den Garnexport. Es lag in der Logik der merkantilistischen Wirtschaft, auf die Bauern keine Rücksicht zu nehmen. Aber die einfachen Produzenten zu schützen und in Krisenzeiten als gute Polizei zumindest den Erwerb des täglichen Brots zu garantieren. Doch es wurde für den Staat schwierig, in den 1790er Jahren bei den ständig steigenden Nahrungsmittelpreisen diese Maxime aufrechtzuerhalten. Bergleute und Manufakturarbeiter sahen sich vielfach gezwungen, gemäß den Vorstellungen einer moralischen Ökonomie, sich selbst gewaltsam zum angemessenen Preis die Nahrungsmittel zu besorgen. Zwei Beispiele sollen das belegen. In Freiberg, Sachsen, zwangen im August 1790 400 bis 500 Bergknappen die Höker, Lebensmittel zum gerechten Preis zu verkaufen. Im Weigerungsfalle zerstörten sie die Verkaufsstände. Die Garnison zog zwar auf und vereitelte weitere Tumulte. Gleichzeitig schritt jedoch der Rat von Freiberg gegen den Preiswucher ein und verbot durch Anschlag das Aufkaufen größerer Mengen von Lebensmitteln. Das Geheime Finanzkollegium empfahl zudem der sächsischen Landesregierung bei der Untersuchung der Ereignisse vom 21. August, in Betracht der gegenwärtigen Zeitumstände, damit nicht eine neue Gärung verursacht werde, Behutsamkeit und Vorsicht anzuwenden, alle fernere Untersuchung wegen der am 21. vorigen Monats entstandenen Bewegung niederzuschlagen. Ähnlich verhielt sich auch die preußische Regierung, als sich im Hungerjahr 1795 die Manufakturarbeiter in der westfälischen Grafschaft Mark auf ihre Weise Getreide zum gerechten Preis besorgten. Über die Aktionen berichtet der damalige preußische Fabrikenkommissar Eversmann in seinen Lebenserinnerungen. Dieses 1795. Jahr, wo die Teuerung so hoch gestiegen war, dass der Berliner Scheffel Roggen auf dem Kornmarkte zu Herdecke einmal bis zu 9 Taler Gemeingeld, 7,5 Taler preußisch Courant stand, war für mich höchst gefährlich. Die Kriegs- und Domänenkammer zu Hamm, mein vorgesetztes Kollegium, hatte mir die Leitung der Getreidemagazine anvertraut. Und daher kam es, dass der gemeine Mann mich bestürmte, wenn er kein Brot hatte. So war ein Tumult von Webern und Bleichern zu Möllenkotten bei Schwelm. Und eine Menge dieser Leute kamen mit leeren Säcken nach Herdecke, das dortige Magazin zu plündern. Ich befand mich mit den Tumultuanten zugleich auf der fliegenden Brücke, welche damals von Herdecke über die Ruhr geschlagen war, rettete aber doch das Magazin durch festen Mut und List. Ein andermal traten eine Menge Breckerfelder in mein Haus zu Weringhausen und erklärten, sie würden, wie sie sich ausdrückten, Paris tun, wenn ich ihnen kein Getreide anweisen würde. Diese Redensart hieß damals so viel als an den Laternenpfahl aufknüpfen. Ich arretierte den frechen Kerl, der mir dies sagte, mit eigener Hand, ließ ihn aber auf die Fürbitte der anderen wieder los, weil ich ohne Hilfe war. Wieder ein andermal fielen eine Menge schwarzer Drahtzieher mir ins Haus und verlangten Getreide. Es war ein gefährlicher Tumult, weshalb eine Kompanie von Infanterieregiment zu Hamm kommandiert werden musste. Während Friedrich Wilhelm II. Von Preußen im Hinblick auf die aufständischen Bauern im Juli 1794 den schlesischen Justizminister aufforderte, alles Strittige ohne prozessuale Weitläufigkeiten wenigstens interimistisch abzutun, auch die Rädelsführer ohne alle prozessualische Förmlichkeiten aufs Schleunigste zu Spießruten und Festungen zu kondemnieren oder sie auch wohl des nötigen Eindrucks wegen nach Umständen mit der Strafe des Stranges zu belegen, gab er sich bei den Tumulten der Manufakturarbeiter und der Heimgewerbetreibenden in der Grafschaft Mark damit zufrieden, dass den Delinquenten der Arrest als Strafe anerkannt wurde. Eine weitere Bestrafung, wie sie der damalige westfälische Kammerpräsident Freiherr vom Stein gefordert hatte, lehnte er ab. Es wird deutlich, dass dort, wo die Bauern durch ihre Aufstände das feudale System in Schwierigkeiten brachten, der König hart durchgreifen ließ. Wo aber die Manufakturarbeiter bei Versagen der guten Polizei sich selbst gewaltsam die Nahrungsmittel zu einem angemessenen Preis besorgten, der König milde walten ließ. Es waren gleichsam die letzten Versuche, das absolutistische Ancien Regime zu retten. Und dazu gehörten einmal die Privilegien des Adels mit den drückenden Fronten für die Bauern, aber auch die Sorge der guten Polizei für den Lebensunterhalt der durch die merkantilistische Gewerbepolitik bevorzugten Gewerbetreibenden. Wenn auch die Regierungen gegen die einzelnen Akteure unterschiedlich scharf vorgingen, so handelte es sich für sie bei den Streiks, Aufständen, Besetzungen, Zusammenrottierungen und Krawallen der 1790er Jahre um Normenverletzungen, die das herrschende System bedrohten. Anders sahen das die Akteure, die nach eigenem Verständnis ihre Aktionen weitgehend zum Schutz alter Rechte durchführten. So ließen sich die aufständischen Bauern in Sachsen durch die Amtsleute schriftlich bestätigen, dass sie keine Rebellen seien. Das gültige Erbrecht des Adels, so erklärten sie, stehe im Widerspruch zu den Rechten der Menschheit. Konsequent forderten sie deshalb die Herausgabe der Erbregister und Fronbücher. Die schlesischen Bauern glaubten sich im Recht gegenüber den Adligen, die nach ihrer Auffassung das Recht gegen den Willen des Königs beugten. Diese Auffassung brachte es mit sich, dass sich die Bauern in den Buchhandlungen das gerade veröffentlichte allgemeine preußische Landrecht kauften, weil sie glaubten, dass bei der endgültigen Fixierung des Rechts der König ihnen die Fronten erlassen habe. Mit dieser Orientierung am alten Recht, auf das sich ja auch die streikenden Gesellen beriefen, hängt es zusammen, dass die Monarchie als oberste Rechtsinstanz nicht in Frage gestellt wurde. In einer sächsischen Aufruhrschrift von 1790 heißt es: Wir bitten Gott, dass unser Kurfürst mit himmlischer Macht ausgerichtet werde und das Unrecht einsehen möge, wodurch die armen Leute gequält werden. Und auch der Seiler Christian Benjamin Geißler, der mit seinem Pro Memoria 1790 eine der wichtigsten Schriften der Aufständischen verfasste, konnte sich das Ende des Aufstandes nicht anders vorstellen, als dass wir mit unserem teuersten Landesvater einen triumphierenden Einzug in der Residenz Dresden halten werden. Dass der König das Recht der Untertanen gegen die Edelleute verteidigen müsse, wird aus anonymen Briefen deutlich, die während des schlesischen Weberaufstandes von 1793 zirkulierten. Die Edelleute mögen schinden, da fragt kein König nicht danach, heißt es in einem Brief, der im März 1793 von Schlesien in die sächsische Lausitz geschickt wurde, aber beim Bürgermeister von Lauban landete. Und obgleich in diesem Brief angedroht wurde, unter den Edelleuten aufzuräumen und die Herrschaften zu erschlagen, stellt der Schreiber doch fest, einen König wollen wir haben. Nur helfen müsse er. Und wenn 1798 bei einem erneuten Aufstand die schlesischen Weber auch sangen, der Teufel hole den Adel und die Pfaffen, so betonten sie doch ebenfalls, dass dem Könige die Untertanen lieber sein müssten als die Edelleute. Das Recht des Königs nahmen auch die aufständischen Weber und Bleicher in der Grafschaft Mark für sich in Anspruch, als sie in Berufung auf ein Publikandum, das für die Zeit des Brotmangels die Ausfuhr von Getreide verbot und die Arretierung dieses Getreides billigte, an der Grenze zur Grafschaft Berg an die 20 Karren Getreide arretierten und untereinander aufteilten. Selbstbewusst erklärten sie nach ihrer Verurteilung in ihrer Bittschrift an den König: Wir sind leider arme und unvermögende, doch aber getreue Untertanen, welche durch ihre Handarbeit und sauren Schweiß das liebe Brot verdienen müssen. Wir sind auch dadurch, dass wir über 16 Wochen in Arrest gesessen und während der Zeit unsere Frauen und Kinder fast für Hunger darben müssen, vollends in Armut gesetzt worden. Dahero wir auch vermeinen, rechtlich befugt zu sein, für Versäumnis und Prostitution Ersetzung zu fordern, welche uns auch umso mehr gebühret, als wir für keine Tumultanten und Friedensstörer angesehen werden können, gestalten wir wieder die königliche, allergnädigste Edikten nicht gehandelt, sondern solche vielmehr zu beobachten getrachtet haben. Es gibt noch täglich Beispiele, dass den bergischen Untertanen, so hier in Schwelm Brot einkaufen, solches von einem jeden, wer solchen darüber attrapiert, abgenommen und konfisziert wird. Und uns, da wir ganze Karren Getreide weggenommen und arretiert haben, will man mit Arrest Strafe belegen. Quae, qualis, quanta. Doch wir überlassen es Euer königlichen Majestät, höchst dero selbst, wenn wir hierüber noch stärker bestraft werden sollen, da wir doch, wie schon erwähnt, laut königlichem allerhöchsten Publikandum nicht zuwidergehandelt, sondern vielmehr dessen Befehl gehorsamst und hoffen allergnädigst, dass uns keine weitere Strafe, als die wir schon ausgestanden, auferlegt werden können. Kurz, wir sind höchstens beschwert, aber nicht der Fiskus. Wir bitten daher alluntertänigst, Eure königliche Majestät gnädigst geruhen wollen, die vom Fisco interponierte Appellate für defekt zu erklären und uns zu unseren Schaden und Kosten Ersatz zu verhelfen. Wir getrösten uns gnädigster Erhörung und ersterben in tiefster Submission. Eurer königlichen Majestät alleruntertänigste, treugehorsame Knechte. Die Rechtsauffassung der Unterschichten, wie der englische Historiker E.P. Thompson sie für England nachgewiesen hat und wie sie auch für Deutschland gilt, eine Rechtsauffassung nämlich, die sich an den Normen der sittlichen Ökonomie orientiert, nicht am Gewinn, wird hier deutlich. Als Garant dieser sittlichen Ökonomie aber wird der König begriffen. Dazu steht nicht im Widerspruch, dass die Aufstände und Tumulte der 1790er Jahre unter dem Eindruck der französischen Revolution erfolgten. Der Ausdruck »Paris machen«, den die märkischen Manufakturarbeiter dem Fabrikenkommissar gegenüber gebrauchten, oder Formulierungen wie »Es werde noch so werden wie in Frankreich« oder »Alsdann würde es bei Ihnen so zugehen wie in Frankreich«, wurden als Drohungen der aufständischen Weber und Bauern in Sachsen und Schlesien von den Amtsleuten registriert oder finden sich in den anonymen Aufrufen. Doch bedeuteten die zahlreichen Hinweise auf die Situation in Frankreich keineswegs ein fest umrissenes politisches Programm, wie es die deutschen Jakobiner haben mochten. Die Aufständischen in Schlesien meinten damit die Beseitigung oder wenigstens die Halbierung der Feudallasten. Doch wurde nach ihrer Auffassung deren Beseitigung nicht durch die Revolution garantiert, sondern durch den König selbst, gegen dessen Willen nach Ansicht der Aufständischen der Adel handelte. Hinter der Drohung mit den Zuständen in Frankreich stand jedoch auch das Bewusstsein der Unterschichten, dass die Massen, die im politischen Leben nichts zu sagen hatten, doch etwas zu bewegen vermochten. In dieser Hinsicht kommt, trotz Orientierung an überkommenen Normen und trotz Berufung auf das alte Recht, diesen Aufständen doch ein revolutionärer Charakter zu, der bei den Gesellenaufständen nicht gegeben ist. Die Hochs der aufständischen Gesellen in Hamburg 1791 auf das Wohl ihrer Freiheit und der Revolution, ähnliche Vivats wiederholten sich auch bei anderen aufständischen Gesellen, zeigen noch am ehesten die Diskrepanz von politischem Schlagwort und politischer Zielsetzung. Den Gesellen ging es um die Aufrechterhaltung der Zunftordnung. Dass es so werden solle wie in Frankreich aber, hätte das Ende der alten Zunftordnung bedeutet. Zu dieser politischen Auffassung passt recht gut, dass die Gesellen bei ihren Streik- und Demonstrationszügen streng darauf achteten, dass die Nichtzünftigen oder gar der Pöbel sich daran nicht beteiligten. Gleichheit und Brüderlichkeit hatten da ihre Grenzen. Das brachte den Gesellen trotz ihrer Demonstrationszüge die Anerkennung des städtischen Bürgertums, das vor allem den Pöbel anfällig für die Parolen von Freiheit und Gleichheit hielt, wie der Bremer Bürgermeister Heineken behauptete. Der häufige Hinweis von Beamten und Regierungen auf die Anfälligkeit der Unterschichten für die Parolen der französischen Revolution erfüllte jedoch auch eine gewisse Buhmann-Funktion, um mit Verweis auf die Anfänge der französischen Revolution die Schädlichkeit von Reformen zu beweisen oder aber eine Legitimation für scharfes Vorgehen zu haben. Selbstverständlich vermuteten die Behörden unter den Aufständischen das Werk von Emissären, die angeblich von Frankreich nach Deutschland gekommen seien, oder aber eine Vermittlung deutscher Jakobiner. In Schlesien behauptete im April 1793 der Steuerrat Heinrich, dass die Baumwoll- und Raschweber nachts heimlich zusammenkommen, sich in ihren Stuben verschließen und die Broschüre betitelt Proserpina, so bei 100 Dukaten Strafe verboten, auch andere aufrührerische Gesänge mit vieler Begierde sich kommunizieren und lesen lassen. Auch wenn Heinrich dem Minister von Heum gegenüber erklärte, dies aus sicherer Hand erfahren zu haben, so ist doch zweifelhaft, dass Trenks literarisch anspruchsvoller Stil in seiner Zeitschrift Proserpina von den Webern überhaupt verstanden wurde. Heum, der dem König gegenüber zumindest eine Erklärung für die unerwartete Heftigkeit des Schlesischen Aufstands von 1793 bieten musste, kam die These von den verführten Gemütern und den durch die französische Propaganda entstehenden schlechten Begriffen nur zu recht, um sie als Erklärung anzubieten. In den Aufruhrzetteln, Aufruhrliedern oder aber Klageschriften der schlesischen Bauern ist von französischen Losungen nicht viel zu finden. Die Beschwerden entsprangen den alltäglichen Erfahrungen dieser Bauern, die durch die Ausbeutung der Frondienste bestimmt wurden. Die Ereignisse in Frankreich, in den Flugblättern recht pauschal als die Freiheit von Frankreich gepriesen, signalisieren allenfalls, dass es auch in Schlesien einmal anders sein könnte, wenn man den Adel und die Pfaffen zum Teufel geschickt hatte. Zu erkennen ist vereinzelt auch die Bereitschaft, mit den Franzosen zusammenzukämpfen. Eine Jakobiner-Elite, die dieses Bewusstsein hätte politisch nützen können, gab es in Schlesien nicht. Der wohl bedeutendste schlesische Jakobiner Konrad Engelbert Oelsner lebte in Paris. Und als er 1798 seine schlesische Heimat besuchte, wurde er in Goldberg sofort arretiert und über die Grenze abgeschoben. So mag der Schuhmacher und Rathausschenk Völkel aus Neurode in der Grafschaft Glatz zumindest in Schlesien ziemlich allein dagestanden haben, wenn er im März 1793 erklärte: Ich bin ein wirklicher Jakobiner. Sobald die Franzosen auf Neurode kommen werden, werde ich meine Musikanten bestellen, die müssen sie auf der Rathaustreppe mit Musik empfangen und vor meiner Tür soll der Freiheitsbaum gepflanzet werden. Und wenn der steht, soll in meiner Ratsstube der erste Freiheitstanz getanzet werden. Völkels Aussage unterscheidet sich erheblich von der anderer Aufständischer. Für ihn besaß das soziale Symbol der französischen Revolution, der Freiheitsbaum, der ja auch in der Republik Mainz und in anderen deutschen Städten errichtet worden war, eine tiefere Bedeutung. Es unterscheidet gerade die soziale Symbolik, den Unterschichtenprotest zur Zeit der französischen Revolution, von den Aktionen der bürgerlichen Jakobiner. Während letztere durch Kokarde und Freiheitsbaum ihre politische Zielsetzung sinnfällig zu machen versuchten, fehlt dies weitgehend im Unterschichtenprotest. Und auch die eingangs geschilderte Episode aus Köln zeugt eher von einer Provokation als von einem sozialen Symbol. Weder in Sachsen noch in Schlesien noch in der Grafschaft Mark finden wir bei den Unterschichtenaufständen einen Hinweis auf die soziale Symbolik der französischen Revolution. Im Gegensatz zu den Bauernkriegen, wo die Bundschuh- oder Regenbogenfahnen durchaus als soziales Symbol gelten können, fehlt dies 1793-93 bei den sächsischen und schlesischen Aufständischen. Allenfalls Wahr- oder Erkennungszeichen finden wir. In Sachsen diente dazu ein altes Kirchenlied: Ach, bleib mit deiner Gnade. Beim Weberaufstand im Kreis Reichenbach Schlesien heißt es in einem Aufruf im Mai 1793, wer Freiheit gesinnt ist, der stecke sich ein Reisel auf den Kopf. Als Erkennungszeichen konnte aber auch ein leerer Sack über der Schulter dienen. Fehlte den aufständischen Unterschichten in Schlesien und Sachsen das soziale Symbol, so ist dies bei dem einzigen plebejischen Jakobinerkonventikel, den es vermutlich gab, vorhanden. Gemeint ist der Altonaer Jakobinerkonventikel, der Ende 1792 und zu Beginn 1793 mit anonymen Flugblättern an die Öffentlichkeit trat. Diese Flugblätter trugen Papierkokarden in den Farben der Trikolore und verkündeten ein radikales politisches Programm, das unter anderem im Unterschied zu den Forderungen der schlesischen und der sächsischen Aufständischen die Beseitigung des Monarchen verlangte. Die Altonaer Flugblätter hatten mit den schlesischen und sächsischen Aufruhrzetteln die Umgangs- und Alltagssprache gemein. Für die Jakobinerliteratur eine Einmaligkeit, sieht man einmal von Hebenstreits Eipeldauerlied ab. Viertes Flugblatt. Freiheit und Gleichheit sind der Menschen ursprüngliche Rechte. Du elender Tropf, du Präsident Stehmann, hast dich erkühnt zu sagen, wollst die Täter der den dritten angehefteten Freiheitsschrift in Karre schicken, wenn sie habhaft würdest. Armer Schelm, was sollen sie da machen? Sie sind nützliche Bürger, die durch ihre Arbeit mit ihren Mitbrüdern den Staatskörper unseres Landes vervollkommen. Wenn wir also nach der Karre geschickt würden, würde der Staat gewiss um 22 ganz nützliche Bürger und Staatsmitglieder geschwächt. Es ist besser, dass du in die Karre gehst, weil du uns ganz überflüssig bist. Dir wird solch Gewand auch am besten kleiden, weil du schon einen weißen Karrenriemen trägst, dazu auch noch mit das Geckzeichen gezieret bist. Hast du aber nicht Lust dazu, so raten wir dich, werde bei Zeiten ein guter, bürgerlich gesinnter Mann, ehe sich die Sache der Freiheit völlig für uns entwickelt, denn jetzt liegt sie schon in starker Gärung. Wirst du nun unseren guten Rat nicht bei Zeiten folgen, so glaube, dass zur Zeit der Reife der Sache der Freiheit die erste Laterne, die beste, zu deiner Bewillkommung bereit sein soll. Fehlten in Schlesien und Sachsen Jakobinerkreise, die den Aufständischen ein profiliertes Programm hätten vermitteln können, so war umgekehrt den 22 plebejischen Jakobinern in Altona der Einfluss auf die Massen versagt. Bei den Lohnstreiks der Gesellen, die von 1792 bis 1796 andauerten, ist von einer jakobinischen Programmatik weder in Altona noch in Hamburg etwas zu finden. Sogar das soziale Symbol der französischen Revolution, die Tricolore, die zum Beispiel 1798 streikende Gesellen in Frankfurt am Main an ihren Stöcken trugen, fehlte in Hamburg und Altona. Unterschichtenprotest und jakobinische Propaganda und Programmatik gingen in den 1790er Jahren in Deutschland nicht zusammen. Beide liefen parallel. Den deutschen Jakobinern ist es nicht gelungen, ihre politische Zielsetzung den Unterschichten zu vermitteln. Es blieb die intellektuelle Distanz, die schon sprachlich eine Kommunikation erschwerte. Zudem gab es unterschiedliche Auffassungen vom Recht und vom Staat. Orientierten sich die Unterschichten an dem alten Recht, dass sie durch Adel, Beamte und Obrigkeit korrumpiert sahen und dass der König wiederherstellen sollte, so ging es den Jakobinern um einen Staat ohne König und Adel. Doch selbst dort, wo es eine Übereinstimmung gab, in der Beseitigung oder Einschränkung adliger Rechte zum Beispiel, fehlen gemeinsame Aktionen. Die Gesellen, die noch am ehesten die Parolen und Symbolik der französischen Revolution für sich in Anspruch nahmen, hinderte ihre gesellschaftspolitische Vorstellung, diese Parolen in politische Realität umzusetzen. Solange sie in den streng abgeschlossenen Zünften die Basis wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ordnung sahen, mussten die Parolen von Freiheit, Gleichheit, Revolution und Konstitution leere Phrasen bleiben. Allenfalls dazu geeignet, die Obrigkeit, mit der man im Streit lag, zu provozieren. Zwischen der Auffassung der deutschen Jakobiner und dem Unterschichtenprotest der 1790er Jahre gab es nicht nur programmatische Unterschiede, sondern es existierte auch eine kulturelle Distanz. Weder die Jakobinerlyrik noch das Jakobinertheater können als Volkslied oder Volkstheater verstanden werden. Sie zielten mit ihrer Symbolik, ihren Bildern und ihrer Sprache auf ein intellektuelles oder bürgerliches Publikum, selbst dann, wenn diese sich an die Unterschichten richteten. Rheinisches Bauernlied. Es geht. Es geht. So muss es gehen. Wir wollen heißer singen. Jetzt soll uns alles lustig sehen, denn wir sind guter Dingen. Nur nicht verzagt. Es gibt sich bald. Die gute Sach muss siegen. Ja, guckt nur aus dem Hinterhalt. Ihr werdet uns nicht kriegen. Nun geht's aus einem anderen Ton. Darauf könnt ihr euch steifen. Dem Käfig sind wir wohl entflohen. Da könnt ihr lang uns pfeifen. Ihr meint, ihr lockt uns wieder? Nein? Ihr möget lauern. Sand wollet ihr ins Aug uns streuen? So dumm sind nicht die Bauern. Wohl wird uns immer hier und da ein Schriftchen zugestecket. Da wird bald dies weil das gar nah uns an das Herz geleget. Wir merken, wo es will hinaus. Wir aber sind gescheiter. Ihr Herren, es wird nichts daraus. Führt euer Stäbchen weiter. Ei, unser einer lässt sich nicht am Puppendrätlein lenken. Wir haben auch ein gut Gesicht und einen Kopf zum Denken. Gebt acht. Nicht heißen soll es mehr, dass uns als armen Tropfen die Nebel von dem Rheine her noch das Gehirn verstopfen. Jetzt kommt die goldene Zeit herbei. Das werden wir bald finden. Wir werden glücklich, werden frei und sollten's nicht empfinden. Wir wären unseres Glücks nicht wert, wenn wir es nicht erkennten und wenn wir nicht mit Rohr und Schwert es zu verfechten brennten. Nun gehen wir froh an unserem Flug und haben keine Sorgen und singen bei dem vollen Krug am Abend und am Morgen. Gar trefflich steht's nun um den Staat. Nun lässt sich's herrlich leben. Ist unser Gott ein Demokrat? Wer mag uns widerstreben? Doch entstanden bei den Unterschichtsaufständen der 1790er Jahre auch eigene Lieder, wie das sogenannte Nachtwächterlied, das beim Schlesischen Weberaufstand von 1798 in den Gebirgsdörfern gesungen wurde und von dem in der Literatur leider nur der Kehrreim überliefert ist. Ein Hundsfott müsse der Deutsche sein, der jetzt mit den Franzosen nicht stimmet ein. Der Teufel hole den Adel und Pfaffen. Das Lied war vermutlich ähnlich anonym entstanden wie 50 Jahre später das Lied vom Blutgericht. Wie die soziale Zusammensetzung der Unterschichten, so ist auch das Kommunikationssystem der einzelnen Unterschichtengruppen unterschiedlich. Über das wohl beste System mit reicher Symbolik verfügten die Gesellenschaften. Der einzelne Handwerksbursche, der durch Deutschland reiste, fand überall dieselben Riten und Symbole vor, die ihm nicht erst vermittelt werden mussten. Fast kann man hier von symbolischer Verkürzung sprechen. Die Ordnung und Riten mussten anerkannt werden und duldeten keine Diskussion und keinen Widerspruch. Verstöße dagegen ahndete man weitgehend mit Brachialgewalt. Wurden die Existenz der Gesellenschaften und ihre Rechte von außen durch irgendwelche Verstöße in Frage gestellt, so bedurfte es keiner größeren Diskussion um die Angriffe durch Gegenaktionen, sei es Ausstand, Auszug, Schimpfung oder Ähnliches, zu ahnden. Die Wanderschaft der Gesellen ermöglichte zudem ein weit verzweigtes Kommunikationssystem, das die Gesellenschaften unterschiedlicher Städte miteinander verband. Bereits 1731 hatte die Obrigkeit versucht, durch Reichsgesetz diese Verbindungen einzudämmen, was ihr aber nicht gelungen war. Dennoch gab es in den 1790er Jahren keine Verabredungen zwischen den Gesellenschaften einzelner Städte zu einem zeitlich gemeinsamen Streik. Die Streiks entzündeten sich fast ausschließlich an lokalen Ereignissen, konnten aber von außerhalb durch Schimpfung bestimmter Regelbrecher unterstützt werden. Eine interne Presse innerhalb der Gesellenschaften, wie sie dann im 19. Jahrhundert aufkam, gab es in den 1790er Jahren noch nicht. Schriftliche Kommunikation untereinander geschah durch Briefe, die den einzelnen Gesellen mit auf Wanderschaft gegeben wurden. Sie fielen allerdings häufig der Konfiskation durch die Obrigkeit anheim. So abgeschlossen die Gesellenschaften sich allgemein nach außen hingaben, so lag ihnen doch daran, in Konfliktfällen der Öffentlichkeit ihr Anliegen zu vermitteln. Dem dienten Umzüge, bei denen die Subkultur der Gesellenschaft demonstrativ zur Schau getragen wurde. So können wir uns durch einen 1791 angefertigten Holzschnitt ein Bild von den großen Umzügen anlässlich des Auguststreiks in Hamburg machen, bei denen alle Gewerke mit ihren Fahnen und Werkzeugen mitzogen. Der Holzschnitt zeigt auch das bürgerliche Publikum, das diesen Demonstrationszug durchaus positiv beurteilte, im Gegensatz zu den isoliert dazu verlaufenden Umzügen des Pöbels. Als Ersatz für Fahnen und Werkzeuge, die der Pöbel nicht besaß, da er über keine Organisation und über keine Produktionsmittel verfügte, hatten die Hamburger Zuckerbäckerknechte, Cartoondrucker und die Schiffsleute Stangen von einem Gitter abgerissen, trugen diese wie Gewehre und zogen mit Hurrarufen durch die Stadt. Die Stangen hatten allerdings auch keine symbolische Bedeutung mehr, denn die Manufakturarbeiter attackierten damit eine Soldateneskorte, die für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung sorgen sollte. dass im Anschluss an den Gesellenstreik die Arbeiter der Kartondruckereien und der Zuckerfabriken ebenfalls ihre Arbeit niederlegten und den Lohnstreik traten, wurde vermutlich nicht durch eine planmäßige Absprache erreicht, sondern kam wohl spontan angesichts der Situation in der Stadt zustande. Die Spontaneität ist typisch für den sozialen Protest der Manufakturarbeiter und Heimgewerbetreibenden. So war auch in Schlesien am 27.03.1793 angesichts der hohen Garnpreise ein Murren unter den Webern ausgebrochen, hatte aber noch zu keinen Gewalttätigkeiten geführt, sondern es war bei Drohungen geblieben. Erste Unmutsäußerungen hatte es jedoch bereits Anfang März 1793 gegeben, als in Lauban am 11.03. zwei Briefe schlesischer Weber aufgefangen wurden, in denen die sächsischen Weber aufgefordert wurden, Bürgermeister und Magistrate auf die Not der Weber hinzuweisen, die aber auch die Drohung enthielten, dass der große Haufe der Weber aufbräche, wenn sie keine Linderung kriegen von den Edelleuten. O vielgeliebtes Sachsenland, ich gebe dir schriftlich an die Hand, dass du dich jetzt mit uns verbindest. Wie wir gesinnt, wie ihre viele zählen. Der König führt unsere Kinder fort an fremden Ort und werden uns erschlagen. Kein Feind hat uns gefochten an. Ihr lieben Leute, höret an, wir wollen anders werden. Wenn wir um Hilfe bitten, da höret es niemand. Die Edelleute mögen uns schinden, wie sie wollen, da fragt kein König nichts danach. Wenn aber den Armen was soll erleichtert werden, da wagt ein jeder alles dran. Das ist erschrecklich Leben. Wir sind 13.000 Mann gleich auf der Bahn, die wir nach Sachsen kommen an. Da wollen wir räumen auf, die Edelleute. Auch die Advokaten. Die Edelleute sind Schinderknechte. Und auch die Advokaten. Einen König wollen wir haben. Gott der Herr hat ja keine Edelleute nicht erschaffen, wie auch keinen Advokaten. Macht euch bereit. Es ist jetzt Zeit. Die haben genug vor. Auch die Soldaten schlagen gleich zu unseren Heeren. Schmeißt Briefe weg auf jeden Steg. Ihr werdet weiter Briefe kriegen. Das wird in diesem Briefe gemeldet, dass dieser Brief, wer ihn findet, am gehörigen Ort abgegeben wird, bei dem Bürgermeister oder bei einem Dorfrichter. Wer ihn verhehlet, einen von diesen Briefen, dem soll sein Eingeweide nicht halten in dem Leibe. Und wer von diesen Briefen einen bekommt, der muss ihn gehörig removieren und bei dem Fürsten melden. Wenn wir Linderung kriegen von den Edelleuten, so versprechen wir Ruhe. Sonst bricht die Welt mit Haufen auf. Ich habe nicht mehr zu schreiben Zeit. Ich muss zu Hofe gehen. Einen Boten her. Wenn ihr das nicht meldet und wir kehren in das Feld, da wird es schlecht ablaufen. Wir sind der große Haufen. Wenn die Herrschaften werden sein erschlagen, danach wird es besser werden. Kein König wird uns Herr. Wir wollen sie nicht lassen. Wir wollen Könige haben, aber die müssen uns auch helfen. Der Kleine hat nichts mehr als noch das liebe Leben. Das tut er willig geben. Er fällt einem fremden Feind in die Gewalt. Wir bitten noch einmal, dass es gemeldet wird. Sonst kann ich Ihnen nicht helfen, wenn alles erschlagen wird. 13.000 Mann sind auf der Bahn. Die Soldaten sind unsere Kinder. Die werden uns geschwind zu Diensten stehen. Überlegt es wohl. Vivat! Es leben die Franzosen. Dieser Brief an den Herrn Bürgermeister. Das Gerücht von einer Unruhe der sonst recht friedfertigen Weber am 27.03. in Liebau hatte am nächsten Tag auf dem Landshuter Markt noch mehr Weber zusammenströmen lassen, die zum größten Teil ohne Leinwandballen gekommen waren, was auf eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung schließen ließ. Auch der Magistrat von Landshut rechnete offensichtlich mit Auseinandersetzungen, und er hatte vorsorglich eine Bürgerwache von 60 Mann organisiert, die aber dann, als nach den provozierenden Äußerungen der Garnhändler es zu ersten Tumulten kam, die Flucht ergriff. Das Gerücht blieb zunächst einmal das allgemeine Kommunikationsmittel der Weber. Als nächstes folgten die nächtlichen Versammlungen, bei denen aufrührerische Lieder entstanden und weitergegeben wurden. Mitte April tauchten anonyme Anschläge und Flugblätter auf, in denen zu Widerstandsaktionen aufgefordert und Erkennungszeichen vereinbart wurden. Da nun die Drangsalen überhand genommen von den Herrschaften, so ist resolviert worden, dass, wenn sie nicht die Freiheit rausgeben, eine Zeit von 4 Wochen, so ist festgesetzt im Reichenbachschen Kreis, unter 3 oder auf höchste 4 Wochen, die Herrschaften in einer Nacht im ganzen Kreise, groß und klein, was adeligen Atem hat, in einer bestimmten Nacht totgeschlagen, teils aufgehängt, wie auch die Scholzen und Amtleute, die es mit der Herrschaft halten. Darum, weil sie die 84er Freiheit nicht rausgeben wollen, von Punkt zu Punkt, die der alte Friedrich hat rausgegeben. Wer noch ein Herz im Leibe hat, der helfe streiten um die Freiheit. Jeder versehe sich mit einer guten Heugabel oder Spieß oder Geschoss oder Axt, die Türen entzwei zu hauen. Die Böhmaken haben sich erboten, zu der bestimmten Nacht mit 10.000 Mann zu Hilfe kommen werden. Die Bergweber wollen uns mit 8.000 zu Hilfe kommen. Die Nacht wird euch noch einmal kundgemacht werden. Und auf den Höfen und Schlössern lasst kein Fenster gut. Schlagt alles entzwei, was adelig ist. Tod, kein Kind lasst am Leben. Zuletzt sammelt euch um Reichenbach. Dann wollen wir mit Reichenbach ein Ende machen. Wer Freiheit gesinnt ist, der stecke sich ein Reisel auf den Kopf. Diese Aufrufe brachte man an offiziellen Orten, Kirchentüren, Kirchhöfen, Rathäusern an. Zum Teil wurde auch zur Vervielfältigung aufgefordert. Wie bei den Webern, so bildeten auch bei den Bauernaufständen in Sachsen und Schlesien das Gerücht, die Versammlungen, Aufrufe, Briefe und Botschaften, die durch Reiter, aber auch Kinder bei herannahender Gefahr weitergeleitet wurden, die wichtigsten Kommunikationsmedien. Als besonders gefährlich schätzte die Obrigkeit den Umstand ein, dass die bäuerlichen Beschwerden von Winkelschreibern und Advokaten in Beschwerdeschriften abgefasst wurden und somit ein stärkeres Gewicht erhielten. Aber auch selbstverfasste Protestschriften wie die des Seilers Geißler in Sachsen fanden schnell Verbreitung. Die Wirkung des Unterschichtenprotests auf die bürgerliche Öffentlichkeit in den 1790er Jahren war zwiespältig, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Linie zwischen Protestpartei und Ordnungspartei nicht eindeutig die Linie zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden ist. Was die Protestpartei betrifft, so befanden sich in Sachsen zumindest auch reichere Bauern unter den Aufständischen. Mitunter waren sie dazu gezwungen worden. Mitunter übernahmen die Bauernrichter, also reichere Bauern, auch selbst die Führung. In den Gegenden, deren Wirtschaftsstruktur fast ausschließlich durch Manufaktur und Heimgewerbe bestimmt wurde, wie in der Grafschaft Mark, setzten sich durchaus auch örtliche Honoratioren, Pfarrer und Fabrikbesitzer für die Aufständischen ein. Wenn sie auch nicht deren Gewaltaktionen verteidigten, so entschuldigten sie doch das Vorgehen, indem sie auf die sozialen Bedingungen hinwiesen. Sogar Beamte der untersten Ebene, wie in diesem Falle der Hagener Kriegs- und Steuerrat Liebrecht, schlossen sich dieser Entlastungsaktion an. Als Ordnungspartei ist hier die Kriegs- und Domänenkammer in Hamm zu sehen. Auch im Hinblick auf die Unruhen schlesischer Weber 1793 entstand eine eigenartige Grenze zwischen Protest und Ordnungspartei. Obgleich der Adel durch seine Forderungen an die Weber beim sogenannten Weberpfennig zum Beispiel Mitschuld an deren Misere war, erschien 1793 eine Broschüre »Frankreich und Schlesien«, in der nachgewiesen wurde, dass es in Schlesien nie zu Zuständen wie in Frankreich kommen werde. Die Bewegung sei sehr künstlich und schuld daran sei der unverantwortliche Druck der Kaufleute. Die Kaufleute wiesen diese Vorwürfe selbstverständlich als böswillige Verleumdung zurück. Es ist typisch für den Protest des ausgehenden Ancien Regime, dass der Protestpartei der Unterschichten nicht eine geschlossene Ordnungspartei der Besitzenden gegenüberstand. Das änderte sich erst mit dem Protesttyp des Industriezeitalters in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Selbst die Gesellen, die am ehesten die Funktionalität des städtischen Gewerbes in Frage zu stellen vermochten und damit primär bürgerliche Interessen schädigten, konnten auf die Zustimmung der Öffentlichkeit rechnen, so was ihre Lohnforderungen betraf oder aber ihr Ehrgefühl und Achtung für Gesetze, was sie vom Pöbel unterschied, dessen soziale Protestaktionen zum eigentlichen Bürgerschreck wurden und das Bürgertum zu einer geschlossenen Phalanx der Ordnungspartei werden ließ, wie in Hamburg und Bremen. Vom Pöbel, und das gilt primär für die Handelsstädte, vermutete man zuallererst, dass er auf Umsturz aus sei. Und gegen ihn setzte man bei den Aufständen zuerst das Militär ein. Der Pöbel, so heißt es in einer Hamburger Schrift zu dem großen Streik von 1791, war es eigentlich, den man zu fürchten hatte, weil der sich zu ihnen, den streikenden Gesellen, gesellte und von dem man gewohnt ist, dass er dergleichen Gelegenheiten zu den gröbsten Vergehungen, oft zu Grausamkeiten, zu benutzen pflegt. Auch der Bremer Bürgermeister Heineken war der Ansicht, dass Parolen von Freiheit und Gleichheit vornehmlich beim Pöbel Aufnahme gefunden hätten. Durch ihre Aufstände erreichten die Unterschichten in den 1790er Jahren bisweilen eine Verbesserung ihrer Situation. Ein Umsturz des politischen Systems gelang ihnen nicht, lag auch nicht in ihrer Absicht. Die Anstöße zur Umwandlung vom alten Feudalstaat zum modernen Industriestaat des 19. Jahrhunderts kamen vornehmlich durch die Niederlagen in den Revolutions- und Napoleonischen Kriegen. Die Unterschichten leisteten durch ihre Protestaktionen jedoch Schrittmacherdienste, denn sie zeigten, dass das alte Sozialsystem nicht mehr funktionierte. Doch war noch ein langer Bewusstseinsprozess vonnöten, bis aus dem Pöbel das Proletariat wurde, dass eine Verbesserung seiner sozialen und politischen Situation nicht mehr vom König und nicht mehr vom liberalen Bürgertum erwartete, sondern die Befreiung der Arbeiterklasse als seine eigene Aufgabe erkannte. Dieses neue Bewusstsein findet seinen Ausdruck in dem Bundeslied des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins von 1863. Mann der Arbeit, aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Deiner Dränger Schar erblasst, wenn du, müde deiner Last, in die Ecke lehnst den Pflug, wenn du rufst, es ist genug. Brecht das Doppeljoch entzwei, brecht die Not der Sklaverei, brecht die Sklaverei der Not. Brot ist Freiheit. Freiheit, Brot. Radio Bremen, zweites Programm. Unterschichtenproteste zur Zeit der Französischen Revolution in Deutschland. Die Politik des kleinen Mannes. Unter diesem Titel hörten Sie heute im Studio Bremen einen Beitrag von Arno Herzig. Es sprachen Beate Lenders, Hasso Henke und Simon Rühhack. Die Regie hatte Ernst Friedrich Lichtenecker.